Test 4. Aufgabe 5. Du hörst ein Interview mit Oliver. Lies zuerst die Aufgaben. Du hörst das Interview zweimal. Markiere die richtige Antwort A, B oder C. Hallo Oliver, hier ist die Redaktion Schule. Magst du Schule? Guten Tag. Schule und Lernen mag ich nicht. Ich mag Sport. Sag mal, wann stehst du auf? Montags, mittwochs und freitags um 5:45. Dann habe ich noch Volleyballtraining. Am Abend bin ich sehr müde. Dienstags und donnerstags stehe ich um 6:30 auf. Wie viele Stunden hast du am Donnerstag? Donnerstags habe ich Deutsch, Mathe, Geo, Geschichte und Computer AG. Das mag ich sehr. Wann beginnt die Mittagspause? Um 1:45. Danke für das Gespräch. Tschüss. Bitte. Auf Wiedersehen.